Über das Ende des Kronprinzen ließ sich Johann von Toskana der Gräfin Larisch gegenüber folgendermaßen aus. Können Sie sich vorstellen, was die Furcht vor Entdeckung für Rudolf bedeutet haben muss? Für einen Mann mit seiner nervösen Veranlagung und seiner von Reizmitteln und Branntwein untergrabenen Gesundheit? Schon die Furcht allein hätte ihn zum Selbstmord treiben können. Es ist ein Jammer, dass er so schwach war. Er hat mir sein Wort gebrochen und ich habe ihm vertraut. Aber eine Flasche Cognac scheint ihn in einen verächtlichen Feigling verwandelt zu haben. Aus dieser Äußerung lässt sich der Schluss ziehen, dass der Tag für die Ausführung des Staatsstreiches bereits verstrichen war. Der Kronprinz hatte sich offenbar ehrenwörtlich verpflichtet, an einem bestimmten Tage, vielleicht war es der 2. Dezember 1888, der Tag des 40-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs, vom Throne Ungarns Besitz zu ergreifen und dem Erzherzog Johann ein dahinzielendes Versprechen abgegeben. Dieses Versprechen hat er nicht gehalten, sein Wort gebrochen. Und so lebte er in doppelter Furcht vor Aufdeckung des Planes durch die Staatspolizei und der Rache seiner Mitverschworenen. An Vorwürfen wird es nicht gefehlt haben. Erzherzog Johann nennt ihn einen verächtlichen Feigling, andere werden ihn einem Verräter gescholten und ihn an seine Eide, vielleicht auch an jene Strafen erinnert haben, die auf den Treuebruch gesetzt sind. So befand sich Rudolf allerdings in einer fürchterlichen Lage. Schon die Furcht vor Entdeckung allein, sagte Johann von Toskana, hätte ihn zum Selbstmord treiben können. Nimmt man dazu die Vorwürfe der Mitverschworenen, die Furcht vor ihrer Rache und nicht zuletzt auch die eigenen Gewissensbisse, so sind das wahrlich Gründe genug, um ihm den Revolver in die Hand zu drücken. Der wichtigste von allen Beweggründen aber war wohl der. Der Kronprinz fand aus diesem Labyrinth keinen Ausweg mehr. Das scheinbar Nächstliegende, dem Kaiser alles zu beichten, bedeutete den Verrat seiner Mitverschworenen. Und das hieß nichts anderes als, wie er selbst sehr richtig sagte, sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Nach Ofenpest zu fahren konnte er nicht mehr wagen, er fürchtete die Vorwürfe, den Zorn und die Rache der Logengewaltigen, die ihn doch nur als Werkzeug ihrer eigenen Machtgelüste gebrauchen wollten. Was blieb ihm also übrig? Nichts als der Tod. Und den wollte er sich nach Möglichkeit versüßen. Marie Vezera war ihm treu ergeben. Sie sollte seine letzten Stunden mit ihm teilen, sie, die schon seit Wochen ein eisernes Armband trug, ein Geschenk Rudolfs, das nach seinen eigenen Worten Treue bis in den Tod versinnbildlichte. Deshalb ließ er Marie, die zu Hause eingesperrt gehalten wurde, durch die Vermittlung der Gräfin Larisch 2 Tage vor seinem Ende auf geheimen Wegen in die Hofburg bringen und durch den ihm ergebenen Fiaker Bratfisch nach Meierling entführen. Mit ihr, die ihn von allen am meisten geliebt, die ihn verehrt und bewundert hatte, wollte er gemeinsam den Mühseligkeiten eines Lebens entrinnen, das er nicht meistern konnte. So ist denn der Tod Rudolfs die Verzweiflungstat eines schwachen, halt- und hilflosen Menschen, der nicht aus noch ein wusste. Und die Liebestragödie nur eine mehr oder minder zufällige Begleiterscheinung. Dass dies die richtige Auffassung ist, geht überdies auch aus der Äußerung eines sehr bekannten Hochgradmaurers hervor, des Grafen Julius Andrassy, die hier eingeschaltet sei. Dieser ehemalige bedeutende Staatsmann gehörte zu den besten Freunden der Baronin Wallersee, und zwar schon seit ihrer ersten Ankunft in Österreich. Ihm vertraute sie sich an, so oft sie sich in Gödelö, dem Jagdsitz der Kaiserin, in irgendwelchen Schwierigkeiten befand. Andrassy besucht die Gräfin Larisch, also die Baronin Wallersee, sofort nach Rudolfs Tode. Sagen Sie mir, hat Rudolf Ihnen gegenüber jemals von Politik gesprochen? Forscht er die Gräfin aus. Denn Sie müssen wissen, dass der Tod des Kronprinzen nicht lediglich eine Liebestragödie ist. Das ist doch deutlich genug. Doch kehren wir auf einen Augenblick zu Johann von Toskana zurück. Am Schlusse seiner nächtlichen Aussprache mit der Gräfin Larisch gibt er ihr zu verstehen, dass sie ihn nie mehr wiedersehen werde. Aber er danke ihr sein Leben, weil sie nämlich die Kassette uneröffnet und unversehrt ihm ausgehändigt hatte. Und nie werde er ihr vergessen, was sie ihm getan habe. Die Gräfin ist betroffen und verwirrt. Kaiserliche Hoheit, sagt sie, gehen Sie denn fort von Österreich? Johann von Toskana lächelt, ja, ich werde sterben, ohne tot zu sein. Und als Mann von Wort handelte er, wie er sprach. Er legte Titel und Würden ab, nahm den schlichten Namen Johann Ort an, rüstete ein Schiff aus und verschwand aus dem Gesichtskreise der Lebenden. Niemand kann sagen, ob er noch lebt oder mit seinem Schiffe Margarita im Jahre 1891 an der Südspitze Südamerikas zugrunde gegangen ist. Darüber kann man kaum ein Zweifel herrschen, dass sowohl er wie Kronprinz Rudolf Werkzeuge in den Händen der Freimaurer waren, wobei der eine den geplanten Staatsstreich mit seinem Leben, der andere mit freiwilliger Verbannung gesühnt hat. Dass der Kronprinz Freimaurer war, wird mir nun gerade zur rechten Zeit von durchaus glaubwürdiger Seite bestätigt. Es ist eine Dame der Wiener Gesellschaft, die Kraft der Stellung ihres Gemahls, er war österreichisch-ungarischer Botschafter in Rom, vielfach Gelegenheit hatte, einen Blick hinter die Kulissen zu tun. Sie machte mir hierüber bemerkenswerte Mitteilungen, aus denen das Wesentlichste im Folgenden hervorgehoben sei. Kronprinz Rudolf wurde nach seiner Weltreise vom Prinzen von Wales, dem späteren König Eduard VII., Ende der 70er Jahre in die Freimaurerei eingeführt, wobei sein Reisebegleiter, der bekannte Naturforscher Professor Brehm, vorgearbeitet hat. Später wurde Kronprinz Rudolf auch Mitglied der ungarischen Großloge. Anlässlich eines Jagdausfluges nach Siebenbürgen war er Gast eines gewissen Grafen Teleki, der ebenfalls Freimaurer war. Dort hatte sich eine größere Jagdgesellschaft eingefunden und bei einem Champagnergelage wurde dem Kronprinzen eine Schrift vorgelegt, worin er sich verpflichten sollte, für die Selbstständigkeit der ungarischen Armee und für die Unabhängigkeit Ungarns einzutreten. Der Kronprinz, der sich der Tragweite seiner Handlung nicht mehr bewusst war, unterschrieb diese Urkunde. Einige Zeit später hielt das Mitglied des Magnatenhauses, Bruder Graf Pista, István Károly, eine Parlamentsrede, worin er die aufsehenerregende Mitteilung machte, dass in kürzester Zeit die ungarische Armee die volle Selbstständigkeit erhalten werde. Er berief sich darauf, dass er dies aus zuverlässiger Quelle wisse. Der Kronprinz jedoch, derart in die Klemme gebracht, weigerte sich nun, das ihm im Zustand der Trunkenheit abgelistete Versprechen zu erfüllen. Dies war die Einleitung des politischen Trauerspieles von Meyerling. Zum Abschluss sei noch eine Zeitungsnotiz vom Juli 1919 mitgeteilt, die dem Verfasser von befreundeter Seite eingesendet wurde. Ermordung eines Zeugen des Dramas von Meyerling. Das Angramer Tagblatt berichtet aus Brod an der Save, dass dort der frühere Förster Wolf von Meyerling ermordet wurde. Wolf war Zeuge des Dramas von Meyerling gewesen, hatte aber schwören müssen, niemals mit irgendjemandem über den Tod des Kronprinzen Rudolf zu sprechen. Bald darauf traf er in Brod ein, kaufte sich ein kleines Gut und führte ein Einsiedlerleben. Er benutzte einen alten Eisenbahnwagen als Wohnung. Kürzlich wurde Wolf in seinem Wagen ermordet aufgefunden. Die Polizei stellte fest, dass er das Opfer eines Raubüberfalles durch bosnische Arbeiter geworden ist. Möglich, aber nicht gerade sehr wahrscheinlich.